Kundgabe 1785. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.01.1941. Wirken finsterer Mächte. Diesem Vorgang gegenüber. Wer in den Kräften der Finsternis die Erklärung sucht für einen Vorgang, der gutes geistiges Wirken ist, dessen Herz steht unter dem Zwang eben jener Mächte der Finsternis. Es gibt der Mensch jenen Mächten Gewalt über sich durch zu schwachen Glauben. Er leistet keinen oder nur wenig Widerstand und daher ist die Gegenmacht stark. Das Streben dieser ist, sein Reich zu vergrößern. Und wo für die Errettung irrender Seelen gewirkt wird, dort setzen die finsteren Kräfte besonders tatkräftig ein, um das Wirken guter Kräfte zunichte zu machen. Es gehört ein starker Wille dazu, um jenen Kräften überlegen zu bleiben. Und es muss daher der Mensch inständig um die Gnade Gottes bitten, um Kraft zum Widerstand und um Erkenntnis dessen, was Recht oder Unrecht ist vor Gott. Der himmlische Vater sieht das Ringen seiner Erdenkinder und steht ihnen bei in ihrer Not, so sie nur ihn nicht ausschalten und aus eigener Kraft der schweren Lage Herr zu werden versuchen. Es ist das Ringen der Guten mit den schlechten Kräften ungeheuerlich in dieser Zeit, denn es bietet die Gegenmacht alles auf, um zur Herrschaft zu gelangen. Doch ebenso sind unzählige Lichtwesen in Erdennähe, und ihr Wirken ist gleichfalls unvorstellbar für den Menschen. Sie stärken den Willen der Gott zugewandten Menschen, dass sie trotz größter Widerstände nicht wankend werden. Unterbrechung.